einem Stapel Papier stehst du an der U7, bewaffnet mit Worten, gedruckt im Copyshop. Sie sollen an der Welt rütteln und an den Menschen, die du so liebst und manchmal so hasst. Manche nehmen Papier, falten es in die Tasche oder in den Mülleimer und gehen wortlos vorbei. Auf dich fällt ihr Spott und woanders fallen Bomben und du stehst noch lange hier. Zuerst kommen die Nachrichten und dann kommt der Spielfilm und die meisten wissen dann schon nicht mehr, was vorher war. Und all deine Sorgen und die schlaflosen Nächte, nichts davon ist peinlich, nein, sie sind wunderschön. Und die Träume in deinem Kopf, den du viel zu oft schüttelst, sie sind nicht unrealistisch, nein, sie sind wunderschön. Bist du Mann oder Frau, haltest die Straßen entlang, in ihren Blicken Verachtung, in ihren Worten Gewalt. Und du wirst die Leinwand, auf die sie ihren schmutzigen Film werfen. Und du willst einfach deine Ruhe. Und morgen wirst du dir überlegen, ob du dich schön anziehst oder dir lieber den Ärger ersparst. Und in den Nachrichten sprechen sie ständig von Terror. Und du denkst bei dir, ich weiß, was das ist. Und deine Begierde und deine Liebe, sie ist nicht krank, nein, sie ist wunderschön. Und das Funkeln an deinen Schläfen, was nur geschminkt ist, weil der Alltag es nicht hergibt, es ist wunderschön. Streitest dich mit deinem Mann über rassistische Witze. Du hast das Reden so satt, dein Mund ist schon wund. Die Welt scheint aus Eis und voll von Idioten. Und du suchst den Umbruch, wie man ihn weckt. Und in den Nachrichten, da zählen sie die Toten. Und du suchst die, die noch am Leben sind. Und all deine Hoffnung und deine Taten, wunderschön. Und dein langer Atem in einer Welt, die uns die Luft abschnürt. Er ist nicht naiv, nein, er ist wunderschön. Die Einsamkeit, die du fühlst, zwischen vielen Menschen, ist die Unzufriedenheit mit dieser Welt und die Wut über die, die nicht den Unterschied kennt zwischen friedlich und befriedet. Und all deine Tränen, sie sind wunderschön. Und alles hat Sinn, jede Sekunde. Nichts ist vergeblich, nichts ist verloren. Wir sind am Leben, spür wie dein Herz schlägt. Nichts ist vergeblich, nichts ist verloren.